Heiliger Geist, komm noch mehr. Heiliger Geist, danke, dass du durch die Reihen gehst. Heiliger Geist, danke, dass du jeden Einzelnen berührst jetzt. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, danke. Alle Gedanken zur Ruhe kommen. Das ist eine neue Füllung, das ist eine neue Kraft, eine neue Salbung, das ist ein neues Hau. Streck dich aus. Der Heilige Geist will dich taufen heute. Taufen mit Feuer. Alle Gedankenkarusselle kommen jetzt zur Ruhe. In Jesu Namen, stopp. Weißt du, das ist nicht dein Gedankenkarussell. Du kannst einfach raussteigen. Steig einfach raus. Ich danke dir, dass jeder Gedanke unter dem Gehorsam Christi jetzt kommt. Und Jesus, ich danke dir für dein Blut. Ich danke dir für dein Blut. Ich danke dir, dass du größer bist. Dass du unser Gott bist. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Dass du jeden Einzelnen jetzt begegnet, Herr. Begegnest, Herr. Oh, das sind Wirbel im Raum. Ein großer Wirbel. Hier, in der Ecke, ein großer Wirbel. Streck dich einfach aus. Streck dich einfach aus. Da ist mehr. Oje. Da ist Kraft. Die Salbung zerbricht jedes Joch heute Morgen. Jedes Joch wird zerbrochen heute Morgen. In Jesu Namen, jedes Joch. Oder Heilige Geist, es ist Freiheit. Da ist Freiheit. Oder Heilige Geist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Jede Knechtung, jeder Deckel hebt sich heute Morgen. Jede Knechtung, jeder Deckel hebt sich. Da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Freiheit. Jesus hat sie uns erkauft. Da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Volle Freiheit. ganze Versammlung. Übernimm die ganze Versammlung. Einige unter uns, die haben, ich sehe das die ganze Zeit, diese Gedankenkarusselle. Es sind immer dieselben Gedanken, die gar nicht für dich bestimmt sind. Ja? Wenn dich das betrifft, kannst du gerade mal strecken. Ja? Und dann legt man deine Hand auf deinen Kopf und ihr, die ihr drumherum steht und seht jemand mit der Hand auf den Kopf, bete einfach jetzt. Und wir sprechen jetzt in Autorität, in Jesu Namen, Freiheit von diesen Gedankenkarussellen. Jeder Gedanke verflüchtet sich, der sich nicht dahin gehört, in Jesu Namen. Jeder Gedanke der Verdammnis, jeder Gedanke des Niederdrückens, jeder Gedanke des Ich kann nicht, jeder Gedanke der deckelt, ja, jeder Gedanke der Fesseln um dich liegt, in Jesu Namen. Er ist heute Morgen zerbrochen. Außen vorbei, in Jesu Namen, außen vorbei, Schluss, Schluss, Schluss, sag du mal, Schluss jetzt, Schluss jetzt, Schluss jetzt, in Jesu Namen, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und ich sehe auch Tinnitus auf dem rechten Ohr. Wem betrifft das? Ja, Gott will dich heute Morgen freisetzen. Ja, Tinnitus, oder ist das schon weg? Tinnitus, rechtes Ohr. Jesu Namen, Vater, ich danke dir jetzt. Oh, oh, raus in Jesu Namen. Frei, frei für dieses Ohr, frei für dieses Ohr. In Jesu Namen, frei. Nächste dann frei, ja, komm in die Klangordnung Gottes, in die Klangordnung Gottes. Wow, du bist zur Freiheit bestimmt, zur Freiheit bestimmt, zur Freiheit bestimmt. Jeder Gedanke der Minderwertigkeit raus in die Nächste dann. Ja, lasst uns mal jubeln, wa? Und wo die Freiheit ist, da ist auch die Freude nicht fern. Da ist die Freude nicht fern. Und wenn du jetzt auf den Platz gehst, ja, kannst du noch mal jemanden so richtig festdrücken, ja. Aber nicht, dass er zerbricht, so, aber ein bisschen herzhaft, ja, wenn das mag. Ja, und sagst, du bist freigemacht. Du bist freigemacht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, er hat uns frei gemacht. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr, für deinen Geist. Komm, streck nochmal deine Hände aus, einfach in seine Gegenwart hinein, ganz bewusst. Danke, Herr, dass deine Gegenwart heute Morgen hier ist, Herr. Danke für deinen Geist, den du ausgehst in dieser Zeit, Herr. Danke, Herr, für den Geist der Erweckung, der uns wach macht, Herr, der uns ein Bewusstsein gibt, wie sehr wir dich brauchen, Herr. Danke, Herr, für diesen Geist, Herr, der uns ein Bewusstsein gibt, Herr. Herr, wie dringend es ist, Herr, dass du in einer neuen Dimension in unser Leben kommst, Herr. Halleluja. Danke, Herr, und danke, Herr, dass du unserem Verlangen begegnest, Herr, dass du unserem Verlangen begegnest, dass du unserem Ausstrecken begegnest, Herr, dass du unserer Sehnsucht begegnest, Herr. Danke, Jesus, dass du den Geist der Erweckung in unserer Mitte immer stärker und stärker und stärker werden lässt, Herr. Halleluja. Wir preisen dich dafür, Herr. Wir preisen dich dafür, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, die Zeichen sind immer mehr zu sehen, ihr Lieben. Gott wirkt wirklich. Ich war so begeistert auch von einigen Berichten, die jetzt aus den Gloryhäusern gekommen sind. Wir haben ja bei uns in den Gloryhäusern momentan auch das Thema Erweckung. Ja, und weißt du, wir erleben nicht nur Theorie, sondern wir erleben wirklich, wie dieser Geist der Erweckung immer stärker kommt und in den Gloryhäusern auch immer stärker kommt. Und ist der Hammer, wie Gott wirklich übernimmt. Weißt du, wie von euch wollen, dass Gott wirklich ihr Leben übernimmt? Dass wirklich Gott die Kontrolle übernimmt über unsere Gottesdienste. Amen. Wie viele von euch wollen, dass wirklich der Heilige Geist volle Freiheit hat? Halleluja. Preist den Herrn. Hier habe ich einen Bericht von einem Glory House. Es ist Glory House von der Astrid. Sie schreibt hier, wir hatten gestern ein obergeniales Glory House. Der Geist Gottes hat so mächtig gewirkt. Als Marion begann, die ersten paar Worte über die Cane-Ridge-Erweckung vorzulesen, das ist gerade das Thema gewesen, musste sie plötzlich lachen, las dann weiter, zitterte und brach in Weinen aus. Der Heilige Geist wirkte mächtig an ihr und das den ganzen Abend. Ich las dann weiter, bis Marion wieder lesen konnte. Doch als sie las, musste sie wieder weinen. Sie sagte danach, ihr Kopf war ausgeschaltet, sie konnte die Wörter nicht mehr lesen. Wir haben uns dann einfach ein paar Mal beim Lesen abgewechselt und die Gegenwart des Heiligen Geistes wurde immer stärker und stärker. Den Abschnitt der letzten Seite konnte ich nicht mehr lesen. Ich hatte den Eindruck, dass ich unbedingt auf die Knie gehen muss und alle Teilnehmer unseres Glory Houses knieten sich mit auf den Boden. Wir begannen zu weinen und zu beten für Deutschland, für die Politiker, für alle Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Erkenntnis kam, dass wir den Tod verdient haben, aber durch die Gnade Jesu gerettet sind. Eine Teilnehmerin gab ihr Leben Jesus ganz neu hin und begann unter starkem Weinen für ihre Familie zu bitten. Danach konnten wir mit dem Programm in Anführungszeichen nicht weitermachen. Ich hatte den Eindruck, dass wir das Lied Vater Unser von Pastorin Irina singen sollten und dann noch ein Dankesopfer für dieses wunderbare Wirken des Heiligen Geistes einnehmen sollten. Beim Vater Unser gibt es am Ende noch einen wunderbaren Teil der Anbetung und während dieser Anbetung nahm ich unser Sammlungsgefäß und ging zu jedem, der da war. Das war so krass, es war einfach ein Teil der Anbetung. Nach dem Lobpreis war solch eine heilige Stille da. Keiner wollte diese heilige Stille unterbrechen. Während ein paar Personen aufräumten, genossen die anderen weiter. Es war alles ein Fluss. Selbst das Aufräumen war nicht störend, weil es auch in dieser heiligen Stille geschah. Wir sind dann in dieser Stille voll erfüllt, verändert, total glücklich und überaus dankbar für dieses gewaltige Wirken des Heiligen Geistes nach Hause gegangen. So stark, hä? Hammer. Halleluja, wie Gott wirkt. Preist den Herrn. Ein anderes Glory House schreibt, das Thema Erweckung erfasst die ganze Gruppe und sie ist sehr konzentriert dabei. Die Atmosphäre war stark erfüllt mit der Präsenz des Heiligen Geistes. Keiner wollte heimgehen und es wurde immer später. Anderes Glory House, starke Gegenwart Gottes. Niemand wollte nach Hause gehen. Anderes Glory House, beim Gebet um Erweckung und um eine stärkere Ausgießung des Heiligen Geistes wurde eine Frau in unserer Gruppe sehr berührt. Sie spürte den Geist Gottes mächtig und wurde eine Zeit lang vom Weinen und Schluchzen überwältigt. Halleluja. Von einer Religionslehrerin kommt der Bericht Erweckungsluft in der Förderschule. Und sie beschreibt, wie Schüler in ihrer Schule Träume haben von Jesus, wie sie zu ihr kommen und sagen, ich habe jetzt angefangen, in der Bibel zu lesen, wie Moslems sich öffnen und Geschichten über Jesus hören wollen und so weiter. Ich lese es jetzt nicht im Detail vor, aber es ist der Hammer. Einfach, weißt du, der Geist der Erweckung kommt immer stärker. Amen. Und wir wollen ihn willkommen heißen. Amen. Willst du ihn willkommen heißen? Willst du das Wirken Gottes willkommen heißen? Halleluja, ihr Lieben, ich glaube, es ist die Zeit ist dringend und ich möchte heute Morgen wirklich noch ein bisschen weiter Feuer Kohlen ins Feuer werfen, ja, oder wie soll man sagen, Brennholz zusätzlich Brennholz ins Feuer werfen, weil ich glaube wirklich, weißt du, wenn wir jetzt in dieser Zeit, wenn wir als Leib Christi jetzt in dieser Zeit wirklich aufwachen und wirklich hineinpressen in eine neue Dimension des Wirkens Gottes. Gott ist sowas von bereit, seine Herrlichkeit in einer neuen Dimension über uns zu lagern. Das Gewicht auch der Herrlichkeit in einer neuen Dimension über uns zu lagern. Wirklich Erweckung zu bewirken. Ich sag mal so, die Shekinah kommt herab immer mehr. Die Frage ist immer, findet sie Leute, die bereit sind? Findet sie Herzen, die bereit sind? Findet sie Herzen, die wach sind in dieser Zeit? Also ihr Lieben, wir müssen wach sein in dieser Zeit. Also was heißt wach sein? Wach sein heißt schlicht und einfach erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Und ich sag dir, wenn du wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann erkennst du mit wachen Augen, dass unser Land, dass Europa verzweifelt Gott braucht. Ich sag mal, verzweifelt Gott braucht. Also ich habe es schon mal vor einigen Monaten gesagt und ich sage dir, es bestätigt sich für mich immer stärker. Wenn, weißt du, die Sache ist die, das eine ist, Gott will seinen Geist ausgießen. Das andere ist, sind wir bereit? Und die Bereitschaft hängt damit zusammen, wie ernst es uns tatsächlich ist. Amen. Und ich habe schon vor ein paar Monaten gesagt, ihr Lieben, ich glaube tatsächlich im Geist und ich will niemanden Angst machen, aber ich habe das so in meinem Herzen. Weißt du, wenn Gott nicht massive Gnade schenkt, dann wissen wir nicht, ob unser Land in 5 Jahren noch so existiert, wie es jetzt existiert. Nur die Gnade Gottes kann uns retten. Amen. Halleluja. Aber ich sag dir, Gott ist gnädig. Amen. Und Gott ist mehr als willig einzugreifen. Und ich möchte heute Morgen sprechen über das Gebet, das Erweckung bewirkt. Ich möchte sprechen über das Gebet, das Erweckung vom Himmel holt. Und dieses Gebet, das findest du zum einen in 2. Chronik 7, Vers 14. 2. Chronik 7, Vers 14. Und da heißt es, oder ich lese mal ab Vers 13. Und hier ist davon die Rede von einer verzweifelten Situation. Das, was damals für das Volk Israel eine verzweifelte Situation war, nämlich wenn der Himmel verschlossen ist und kein Regen fällt, ja, das war damals die größte Sorge in Israel. Auch heute noch ist es eine Sorge in Israel, ob Regen fällt oder nicht fällt. Und dann heißt es, und wenn die Heuschrecke das Land abfrisst und wenn eine Pest unter das Volk Gottes kommt, also wenn all die schrecklichen Dinge, all die Ängste sozusagen der Menschen gleichzeitig wahr werden. Und ihr Lieben, wir können uns viel vormachen, aber wir stehen kurz davor, dass all die Ängste der Menschen in diesem Land gleichzeitig wahr werden, wenn nichts passiert. Und Gott sagt, wenn das so ist, wenn das so passiert, dann sagt er etwas. Dann sagt er nämlich, wenn dann mein Volk, wer gehört zum Volk Gottes? Amen. Wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, welches ist der Name, der über uns ausgerufen ist? Der Name Jesus, der über alle Namen ist. Wenn mein Volk über dem, also der Name Jesus ausgerufen ist, sich demütigt. Was heißt sich demütigen? Sich demütigen heißt anzuerkennen, dass wir verzweifelt Gott brauchen. Das heißt demütigen. Wenn wir uns demütigen und sie beten, und sie suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen. In Jakobus 5, Vers 15 heißt es was Interessantes, und das ist auch ein wichtiger Aspekt für unsere Gebete. Da heißt es nämlich, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Amen. Also manche sagen sogar, selbst in den Medien hörst du manchmal den Begriff, Deutschland ist der kranke Mann Europas. Ja. Wie wäre es, wenn das Gebet des Glaubens, wir hatten es letzten Sonntag vom Geist des Glaubens, weißt du, es ist entscheidend, weißt du, wie begegnen wir der Situation, mit der wir zu tun haben, wie begegnen wir als Volk Gottes der Situation, mit der wir zu tun haben, mit Kopf in den Sand stecken, mit Rückzug, mit Angst, mit Furcht oder mit was begegnen wir dieser Situation mit dem Geist des Glaubens? Weißt du, dem Glauben, dass auch unsere Kinder noch eine Zukunft haben in diesem Land? Dem Glauben, dass auch unsere Enkel noch frei das Evangelium hören können? Begegnen wir mit dem Geist des Glaubens? Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und ein Kranker kann auch eine ganze Nation sein. Oder ein ganzer Kontinent, weil wenn wir von Deutschland sprechen, dann gilt das in gleicher Weise eigentlich für immer für den ganzen Kontinent im Wesentlichen, weil da ist kein großer Unterschied. Ja. Aber das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Halleluja. Das heißt, wir müssen im Glauben beten. Sag mal, ich bete im Glauben für Deutschland. Ich bete im Glauben für Europa. Und mein Gebet macht den Unterschied. Amen. Halleluja. Und dann heißt es aber hier, es heißt hier, sie beten, und ich sage in Klammer, im Glauben, und sie suchen mein Angesicht. Ja, wer sein Angesicht sucht von ganzem Herzen, der wird ihn finden, sagt das Wort Gottes. Weil ich glaube, es ist die Zeit, dass der ganze Leib Christi sein Angesicht sucht, wie nie zuvor. Es ist die Zeit, weißt du, wo nicht nur Einzelne das Angesicht Gottes suchen, sondern es ist die Zeit, weißt du, wo der ganze Leib Christi auf seine Knie muss und sagen muss, Herr, wir brauchen verzweifelt Gott in diesem Land. Lass die Mauern fallen. Lass die Mauern fallen zwischen Konfessionen und Denominationen. Lass die Mauern fallen zwischen Gemeinden. Halleluja. Danke, Jesus. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Wegen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, wieso? Das Volk Gottes soll umkehren von seinen bösen Wegen. Es sind doch die bösen Wege der Welt. Es sind doch nicht die bösen Wege des Volkes Gottes. Ich sag dir, letztendlich, der Punkt ist, Erstens, die Sünden der Welt ragen immer auch bis zu einem gewissen Grad in die Gemeinde Jesu hinein, mehr oder weniger, bewusst oder unbewusst. Da gibt es Einflüsse, weißt du, selbst wenn wir wirklich uns völlig abschotten würden von der Welt, dann sind wir doch wieder indirekt auf gewisse Weise auch wieder in einer Weise beeinflusst vom Geist der Welt, ohne dass wir es vielleicht merken. Verstehst du? Wir sind ein Teil des Volkes, in dem wir leben. Amen. Wir sind ein Teil des Volkes und wenn du sogar sagen willst, einfach nur, ja, wir haben es zugelassen. Verstehst du? Vielleicht warst du nicht aktiv involviert in der ganzen Unreinheit, die in der Welt üblich ist. Vielleicht warst du nicht darin involviert, aber wir haben es zugelassen. Also wir haben es auch zugelassen. Die Kirche Jesu Christi, schau dir die Kirche insgesamt in unserem Land an. Wie viel Kompromisse, wie viel Lauheit, wie viel Schmusekurs mit dem Zeitgeist. Also wie viel Predigen von Kanzeln, die mehr eins sind mit dem Geist, der in der Politik oder in den Medien wirkt, als mit dem Geist Gottes, der in der Bibel wirksam wird. Und durch das Wort Gottes wirksam wird. Also so viel Kompromisse. Also das sind Anrechte für den Feind. Und zweitens ist wichtig zu verstehen, das Gebet, das sich identifiziert mit der Sünde um uns herum, hat große Macht. Amen. Identifizierendes Gebet hat große Macht. Wir brauchen identifizierendes Gebet. Amen. Also Gebet ist nicht einfach die Dinge von sich wegschiebt. Gebet ist nicht einfach die Nöte von sich wegschiebt. Ich sag mal, stellvertretendes Eintreten für die Sünden der Welt. Weißt du, Hesekiel 22, Vers 30 nennt es in den Riss treten. Was heißt in den Riss treten? In den Riss treten heißt dazwischen treten. Also wenn hier Gott ist und da ist das Volk und dazwischen ist ein Graben der Sünde, der Gott vom Volk trennt, dann heißt in den Riss treten, dass ich dazwischen trete und dass ich sage, Herr, hab Gnade, komm mit deinem Blut, bedecke die Sünde und mach diese Verbindung wieder neu. Das ist unsere Aufgabe. Ist dir das bewusst? Das ist deine Aufgabe. Als Christ, das ist deine Aufgabe. Haben wir die wahrgenommen? Ich weiß nicht. Die letzten Jahre? Ich weiß nicht. Aber weißt du, egal, was die letzten Jahre war, Gott ist gnädig. Aber ich sag dir auch, ich habe es auf meinem Herzen, wirklich die Alarmglocke Gottes heute Morgen so laut läuten zu lassen, wie es nur irgend geht. Dass auch der Letzte es checkt. Amen. Und mir ist egal, was irgendjemand sagt, auch wenn du über Livestream zuschaust oder wie auch immer, vielleicht sagen wir, ja, nein, wie du das siehst, ich bin überhaupt nicht eins mit deiner Sicht da, wie du die Situation siehst in unserem Land. Aber ich sag dir, da ist eine Alarmglocke im Geist, die Gott erschallen lässt jetzt, dass es dir in beiden Ohren gellt. Amen. Und wenn du davon Tinnitus bekommst, dann betet der Andreas wieder für dich, dass du befreit wirst. Halleluja. Amen. Aber es muss uns in beiden Ohren gellen. Ihr Lieben, es ist nicht nur 11:55, es ist 12 Uhr. Jetzt ist die Zeit, jetzt oder nie, wo das Volk Gottes seine Position einnimmt und eintritt und betet und in den Riss tritt und sagt, jawohl, auch wir sind mitbeteiligt. Ja, auch wir machen uns eins, auch wir beugen uns unter die Schuld, unter die Verblendung, unter die Lüge, unter die Einlullung. Also die größte Sünde in unserem Land ist die Sünde der Lauheit. Und die ist im Leib Christi genauso drin wie in der Welt. Weißt du, diese Einlullung über Jahrzehnte hat man sich eingelullt. Oh, es wird alles nur immer besser. Wir werden alle nur immer reicher. Es wird alles nur immer friedlicher. Die Welt ist ein Sonnenblumenfeld. Ah, wunderbar. Wir blasen einfach Pusteblumen und rufen Frieden, Peace und was weiß ich was. Und alles ist nur gut. Ich sag dir, wir waren komplett belogen. Oh, Halleluja. Also ich habe diese Geschichten studiert in der Bibel, diese Erweckungsgeschichten, die gibt es auch schon im Alten Testament. Auch im Alten Testament gibt es das, was wir Erweckung nennen. Was ist eigentlich Erweckung? Also Erweckung ist ja kein biblischer Begriff, aber Erweckung ist ein kirchengeschichtlicher Begriff. Und in der Kirchengeschichte wird normalerweise mit Erweckung bezeichnet, wenn wirklich ein Erwachen des Bewusstseins in das Volk Gottes kommt, ein Erwachen, wie verzweifelt wir Gott brauchen. Wenn ein Suchen aufbricht, ein neues Suchen nach Gott, nach seiner Herrlichkeit. Und wenn in Antwort auf dieses Suchen, was automatisch passiert, tatsächlich diese Herrlichkeit sich stärker und stärker manifestiert und Menschen verwandelt. Weißt du, verwandelte Menschen verwandeln eine Nation. Also nicht schlaue politische Konzepte verwandeln eine Nation, sondern verwandelte Menschen verwandeln eine Nation. Amen. Sag mal zu deinen Nachbarn, verwandelte Menschen verwandeln eine Nation. Halleluja. Also und das ist das, was Erweckung bewirkt. Erweckung bewirkt verwandelte Herzen. Erweckung bewirkt verwandelte Menschen. Erweckung bewirkt ein neues Bewusstsein. Erweckung bewirkt eine neue Entschiedenheit, eine neue Klarheit, eine neue Kühnheit. Ist mir egal, was Menschen sagen, ich stehe für das Wort Gottes. Ist mir egal, was Menschen sagen, ich lege Kranken die Hände auf und sie werden gesund. Halleluja. Ist mir egal, was Menschen sagen, ich verkündige das Evangelium. Halleluja. Also das ist der Geist der Erweckung. Und Wenn du das siehst, auch im Alten Testament hat solche Umkehrbewegungen zu Gott bereits gegeben, im Volk Gottes. Zum Beispiel eine Bewegung hat es gegeben unter dem Priester Esra, Propheten oder wie auch immer, auf jeden Fall ein Mann Gottes, ja, Esra. Und zur Zeit von Esra war das Problem, dass die Israeliten hatten gesündigt, und zwar gesündigt in der Form, dass sie massenhaft sich mit den Heiden vermischt haben, was ihnen von Gott verboten war. Ja, sie haben sogenannte Mischehen sind sie eingegangen mit heidnischen Frauen und haben sich vermischt einfach mit den Nationen, und dadurch ist der Götzendienst in das Volk Gottes reingekommen. Ja, Vermischung im Geist, weißt du, das ist der Punkt. Ja, Vermischung im Geist. Ja, immer wenn der Geist Gottes sich vermischt mit dem Geist der Welt, dann hast du eine Suppe, die nicht genießbar ist. Halleluja. Also, und Esra, der Priester Esra, hört von dieser Sünde der Israeliten. Und die Obersten erzählen es ihm und sie sagen, ja, sie haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen deren Gräuel abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, den Hethitern und so weiter. Und dann zählt er sie alle auf, denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Und jetzt kommt die Reaktion von Esra. Weißt du, die Reaktion von Esra war nicht die, dass er sagte, was fällt denen ein? Ist ja unglaublich, ist ja ungeheuerlich, ist ja, wie können die nur? Das war nicht seine Reaktion. Seine Reaktion war auch nicht eine Strafrede oder so, sondern seine Reaktion war, Vers 3, als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Bin ich froh, dass ich keinen Bart habe, Halleluja. Muss ich mir den auch noch ausreißen? Und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue der Weggeführten. Ich aber blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Und um die Zeit des Abendopfers stand ich auf von meiner Selbstdemütigung, nachdem ich nochmals mein Kleid und mein Obergewand zerrissen hatte. Und ich ließ mich auf meine Knie nieder und breitete meine Hände zu dem Herrn, meinem Gott, aus. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Jetzt sagst du, hey, Moment mal, ist Esra, wovon redest du denn? Mit welchen heidnischen Frauen hast du dich denn vermischt? Wo hast du denn gegen die Gebote Gottes verstoßen? Und die korrekte Antwort wäre, nirgends. Trotzdem betet Esra so und er sagt, unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis zum heutigen Tag. Und um unserer Sünden willen sind wir, unsere Könige, unsere Priester, der Gewalt der Könige der Länder preisgegeben worden, dem Schwert der Gefangenschaft und der Plünderung und der Beschämung des Angesichts, so wie es heute ist. Ist es nicht der Hammer? Also mit anderen Worten, Esra sagt, hey, ich mache mich eins. Ich identifiziere mich mit der Sünde meines Volkes. Und Herr, aus dieser Position der Identifikation heraus bitte ich dich um Gnade. Also das ist effektives Gebet. Amen. Das ist wirksames Gebet. Du kannst es nachlesen, was passiert ist damals. Gott hat dem Volk Israel vergeben und er hat es neu aufgestellt und er hat es ja geheilt auch. Und wir sehen es immer wieder, wir sehen genau das Gleiche auch bei Daniel. Auch Daniel hat so gebetet im Alten Testament. Er hat auch sich identifiziert. Er hat sich identifiziert mit der Schuld des Volkes. Er hat sich eins gemacht. Er ist in den Riss getreten. Er hat gesagt, ich und mein Volk, hier stehen wir vor dir, Herr, und wir können nicht bestehen. Gib uns Gnade. Und ich sag dir was, wenn du deine Situation realistisch ansiehst, auch in diesem Land, dann hast du nur zwei Möglichkeiten, entweder auszuwandern oder Gott um Gnade zu bitten. Aber wo willst du hinwandern? Da weißt du auch nicht, ob es da besser ist. Es ist so. Es ist so. Verstehst du? Und deswegen betrifft es dich. Also sieh es realistisch, es betrifft dich. Du bist mit im Boot. Du kannst nicht einfach aussteigen und sagen, interessiert mich nicht, was die Heiden machen. Wir sind betroffen. Und weißt du, Gott ist gnädig und Gott ist gerecht. Und er sieht genau. Und er sieht auch wo die Sünden der Welt in unser eigenes Leben hineingereicht sind. Ich meine, wer von uns kann hier sagen, dass er frei ist von der Sünde der Lauheit immer, zu jedem Zeitpunkt, dass du immer Tag und Nacht heiß bist für den Herrn, dass du immer nur auf ihn ausgerichtet bist, dass du immer nur sein Angesicht suchst. Wie von uns können das sagen? Okay. Wer das sagen kann, der trete vor. Halleluja. Weißt du? Wir müssen in dieses Gebet hineinkommen, wo wir sagen, weißt du, und das ist nicht ein Schema. Weißt du, manche machen dann ein Schema drauf und sagen, ja, wir müssen stellvertretend Buße tun für das und für die Sünde und für dieses und für jenes. Weißt du, ich glaube nicht, dass es um ein Schema geht. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass Gott darauf wartet, bis wir vollständig für jede einzelne Sünde, die uns irgendwie einfällt, in unserem Land Buße getan haben. Sondern es geht Gott ums Herz. Es geht Gott darum, das Zerreißen der Kleider ist nichts anderes als ein Akt der Verzweiflung und gleichzeitig ein Akt der Liebe. Amen. Also es geht um einen Akt der Liebe, wo wir als Volk Gottes sagen, okay, wir geben uns hin für unser Land. Wir geben uns hin für unseren Kontinent. Wir geben uns hin für die Menschen um uns herum. Wir sind nicht gleichgültig. Wir machen keine Kluft zwischen ihnen und uns, indem wir sagen, ja, wir sind ja die Gerechten. Wir sind ja die Richtigen. Jesus ist in unserem Leben. Wir haben es ja erkannt. Ihr habt es noch nicht erkannt. Ihr seid ja noch auf der falschen Seite. Also nein. Es ist ein Akt der Liebe, um den es Gott geht. Es geht nicht um ein Schema, sondern es geht um Liebe. Amen. Es geht um Identifikation. Und Identifikation ist die höchste Form der Liebe. Und ich sage dir, sie wirkt immer. Also ich kann dir aus meinem eigenen Leben und Dienst sagen, und das ist etwas, was du nicht produzieren kannst, aber wann immer ich auch im Einzelnen, im Gebet für eine einzelne Person, an diesen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, Herr, rette diese Person, heile diese Person, egal und was mit mir ist und wenn du mich dafür wegnehmen musst. Verstehst du? Das ist Identifikation. Und wenn es mich das Leben kostet, aber heile diese Person, berühre diese Person, rette diese Person. Ich habe nie, nicht ein einziges Mal erlebt, dass das Wunder nicht passiert wäre. Nicht ein einziges Mal. Ich sag dir, du kannst es nicht produzieren, du kannst es nicht bewirken, aber du kannst sagen, Herr, ich bin bereit. Bereit zur Liebe. Weißt du, das Volk Gottes muss wieder bereit zur Liebe sein, zur echten Liebe. Weißt du, wo wir nicht einfach nur unser Programm machen und sagen, okay, Hauptsache es geht, die Show geht weiter, the show must go on. Wir machen einfach weiter unser Programm, wir machen einfach weiter unsere tollen Gemeinchen und Programmchen und so weiter. Weißt du, ich glaube, dass an der Zeit ist, dass Gott ein Volk findet, das bereit ist, einfach alles stehen und liegen zu lassen und einfach zu sagen, Herr, jetzt ist die Zeit, wo wir für unser Land in den Riss treten. Amen. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns hingeben für unser Land. In Liebe. Verstehst du? Das ist mehr als Gebet. Das ist Hingabe. Das ist Identifikation. Also es ist auch Identifikation, wenn es darum geht, Kanal zu sein für das Wirken Gottes. Kanal zu sein für die Kranken, für die Gebundenen, für die Verlorenen. Ja, bei dir am Arbeitsplatz, bei dir in der Nachbarschaft, bei dir im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis und so weiter. Es geht darum, Kanal zu sein für die Liebe Gottes. Dich zu identifizieren mit der Not der Welt ist ein Lebensstil, den Gott uns geben möchte. Und ihr Lieben, es ist die höchste Zeit. Es ist die Zeit. Gott sucht Leute, die im Glauben in den Riss stehen für ihr Land. Und wenn du nicht aus Deutschland kommst, ich weiß, hier sind Freunde aus Österreich auch heute, Leute aus der Schweiz. Ich weiß, es sind Leute aus der Schweiz da heute Morgen. Ist jemand aus der Schweiz da? Ah, stimmt, die haben heute ihren eigenen, die schauen über Livestream zu. Stimmt, genau. So ist es, die haben einen Livestream-Gottesdienst dort, ja. Okay, wir grüßen euch, ihr Schweizer. Halleluja, preist den Herrn. Und ich sage euch, wenn es, egal ob es die Schweiz ist oder ob es Österreich ist oder ob es irgendein anderes Land in Europa ist, weißt du, es gilt für dich genauso. Weil es gilt für dich genauso. Die Zukunft dieses Kontinents hängt am seidenen Faden der Gnade Gottes. Amen. Der Gnade Gottes. Sag mal, der Gnade Gottes. Halleluja. Ich möchte euch zum Schluss, ich bin schon am Schluss meiner Predigt, Halleluja, aber es dauert noch ein bisschen. Das ist ja sehr oft so. Aber ich möchte zum Schluss, ich habe das in der Glory Life Schule schon gemacht, vor einigen, ich weiß nicht, Monaten ist schon her, vor einigen Monaten, aber ich möchte es hier heute im Sonntag Gottesdienst machen, weil ich glaube, dass es wirklich so stark ist und so wichtig ist. Ich möchte diese Prophetie oder ein Auszug dieser Prophetie oder dieser, ja, es ist eine Prophetie und gleichzeitig eine Predigt, auch beides, von John Molinde vorlesen, ein Prophet aus Uganda, der 1999 nach Deutschland gekommen ist. Wenn du das liest und dir vorstellst, dass das 1999 gesagt wurde, dann siehst du, dass sich das, was er auch prophetisch gesagt hat, was kommen wird, dass sich 100% erfüllt hat. Und dass, wenn er damals schon empfunden hat, an was für einem Punkt wir stehen, dann stehen wir heute an diesem Punkt hoch 100. Ja. Aber hör dir einfach das an, was er gesagt hat. Das ist ein Mann Gottes, den Gott damals nach Deutschland geschickt hat, zu Leitern zu sprechen. Ich habe das damals auch gehört, es hat mich tief getroffen damals. Und er hat hier folgende Vision weitergegeben als erstes. Und er schreibt hier, ich sah ein Bild von Europa, oder er sagte das, es ist einfach eine Verschriftung dessen, was er gepredigt hat. Er sagte, ich sah ein Bild von Europa und ich sah die Karte von Europa. Und als ich auf die Karte schaute, sah ich, dass etwas von unten durchstach. Und da war ein Loch und Rauch kam aus diesem Loch. Da war dicker, schwarzer Rauch. Aus dieser Rauchsäule heraus kam ein feiner, schwarzer Nebel, der sich über das Land verteilte. Und während er sich ausbreitete, wurde das Land mehr und mehr unklar. Und während ich zuschaute, wie diese schwarze Wolkensäule in den Himmel aufstieg, breitete sich der schwarze Rauch wie Wolken aus. Es wurde zu einem Pilz, schwarze, dicke Wolken. Dann kamen sie allmählich herunter und ließen sich nieder. Dann plötzlich brach das Licht aus der Mitte der Wolke heraus. Das ist die Hoffnung. Das ist das, wofür wir glauben. In der Mitte des Kontinents, es brach ein sehr kraftvolles Licht aus. Sehr, sehr gleißendes Licht. So wie die Sonne aus einer Wolke hervorbricht. Mit Herrlichkeit verbreiteten sich die Strahlen über die Welt. Die Strahlen verbreiteten sich über Asien, Russland, Fernost. Es strahlte bis nach unten, nach Australien. Über ganz Afrika, über Südamerika, über Amerika, Kanada und hoch zum Norden. So ein kraftvolles Licht ging aus. Und in diesem kurzen Moment konnte ich sehen, wie das Licht reiste, es sich ausbreitete. Während es sich ausbreitete, traf es auf Strahlen, die aus anderen Nationen kamen. Und dann verschwand das Bild. Und ein Bibelwort kam stattdessen. Jesaja 60, 1 bis 5. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Halleluja. Als dieses Bild, jetzt spricht John Molinde weiter, als dieses Bild verschwand, sagte ich, Herr, was bedeutet das? Und der Herr fing an, zu mir zu sprechen. Er sagte, der Rauch, den du siehst, ist die Kraft des Bösen, die aus Europa aufsteht. Er sagte, der Rauch wird nicht irgendwann aufsteigen, sondern er steigt bereits jetzt auf, 1999. Es wird die übelste Manifestation von Rebellion gegen Gott sein in der Menschheitsgeschichte. Dieser Rauch wird die Menschen total von Gott wegziehen. Und die Menschen werden Gott aus vollem Herzen hassen. Und sie werden jeden hassen, der Gott repräsentiert. Sie werden alles hassen, was gut und in der Ordnung Gottes ist. Sie werden das Böse lieben. Sie werden in ihrem Leben den übelsten Wünschen und Fleischeslüsten Ausdruck geben. Sie werden jeden Tag sündiger werden. Sie werden nach immer übleren Wegen suchen, um die Sünde zum Ausdruck zu bringen. Je sündiger ein Mensch sein wird, umso mehr Anerkennung wird er finden. Bisher verborgene Abscheulichkeiten werden sie an die Öffentlichkeit bringen und sie der Menschheit präsentieren. Da kannst du dir einige Bilder im Kopf vorstellen. Sie werden sich über ihre Bösartigkeit freuen. Sie werden sich gegenseitig Konkurrenz machen, wer der Übelste von ihnen ist. Und diejenigen, welche sich nicht an ihren Lebensstil anpassen, die werden sie verfolgen und versuchen zu zerstören. Und in jedem Land, wo das Böse empfangen wird, werden die Menschen geistliche Zerstörung finden. Es wird die totale Provokation für den Zorn Gottes sein. Und Gott bleibt nichts anderes übrig, als darauf Gericht zuzulassen. Und Gott sagte zu mir, bevor das geschieht, kann ich nicht ruhig bleiben. Ich werde Erweckung im Land freisetzen. Halleluja. Das Licht, das du gesehen hast, ist die Kraft meines Heiligen Geistes, die ausbricht. Und es wird über den ganzen Kontinent ausbrechen und sich verteilen. Gott sagte zu mir, die Kraft der Finsternis steht auf, steht sehr schnell auf und wird sich über den ganzen Kontinent verbreiten. Und ich sagte, wenn nicht die letzten 25 Jahre oder 26 Jahre seit damals nicht auch stark gebetet worden wäre, dann wäre das alles noch schneller gegangen. Und Gott hat uns durch Gebet schon mehr Zeit gegeben, aber ich glaube, vieles von dem, was er gesehen hat, hat sich definitiv erfüllt und wir sind an einem Punkt, der noch weiter ist, als er damals war. Ja, und da heißt es, in jeder Nation, wo sie sich niederlässt, also die Finsternis, wird das Schicksal dieser Nation besiegelt sein. Er sagt, es gibt so viele Millionen Menschen, die ich retten und in das Königreich hineinziehen möchte. Aber in jeder Nation, wo sich die Finsternis niederlässt, werden sie auf Dauer verloren bleiben. Und es gibt so viele schwache Christen, die zwischen Gut und Böse hin und her wackeln, mal aufstehen und wieder fallen. In jeder Nation, wo die Finsternis sich niederlässt, werden die Christen fallen und nicht mehr in der Lage sein, wieder aufzustehen. Aber aufgrund seiner Barmherzigkeit und seines Mitleides steht Gott auf und wird den Heiligen Geist über diesem Kontinent freisetzen. Und der Herr sagt, wo immer die Kraft des Heiligen Geistes ausbrechen wird, sag mal in meinem Leben, dort wird diese Kraft Gottes die Kraft der Finsternis neutralisieren. Und es wird Gnade geschaffen für die Menschen, sodass selbst wenn die Finsternis in diesem Land herunterkommen will, wird sie nicht automatisch das Land und die Menschen in Gefangenschaft nehmen. Sondern es wird eine große Freisetzung in diesem Land sein, sodass die Menschen die Möglichkeit haben, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Er sagte mir, wenn dieses Licht ausbricht, wird es die größte Manifestation von Erweckungskraft sein, die Europa je gekannt hat. Aber bevor es kommen kann, gibt es die Notwendigkeit für wehenartiges Gebet. Es gibt eine Notwendigkeit, in den Wehen zu liegen bis zur Geburt. Und da ist die Notwendigkeit, zu Gott zu schreien, bis er alle Barrieren niedergerissen hat. Aufgrund dessen ist es, dass der Herr sagt, steh auf und werde Licht. Geh rein in deine Berufung, damit der Geist Gottes ausgegossen werden kann. Und wenn ich jetzt über das Bild nachdenke, was ich damals gesehen habe, da brach das Licht aus der Wolke heraus. Ich kann nicht sicher sagen, wo das war, da ja die Karte durch die Wolke bedeckt war. Aber ich weiß, es war genau in der Mitte. Ungefähr zwischen Filderstadt Zilmingen und Filderstadt Bernhausen. Okay. Okay. Und ich glaube, wo das Licht in der Mitte des Kontinents ausbrach, dass da Deutschland teilhaben wird. Okay. Deutschland hat einen speziellen Platz in der Region, wo das Licht ausbrach. Es gibt Nationen, die sind strategisch, die sind wie ein Schlüssel für andere, wenn Gott anfängt, sich zu bewegen. Und diese Nationen tragen Verantwortung vor Gott. Denen Gott viel gibt, von denen wird er viel erfragen oder erbitten. Und ich möchte zu Deutschland Folgendes sagen. Die Zeit ist zu kurz, um damit zu spielen. 1999. Die Zeit ist zu knapp, die Stunde zu spät. Wir haben nicht die Zeit, um uns zurückzulehnen und darüber zu diskutieren, ob wir mit Gott gehen oder nicht. Und es ist nicht die Zeit, Gott zu erklären, wie voll unsere Programme sind und dass wir keine Zeit für ihn haben. Und es ist auch nicht die Zeit, um Gott zu sagen, wir würden ja gerne beten, aber wir haben nicht die Zeit dafür. Gott ruft uns, unsere Prioritäten neu zu setzen. Gott wird uns dazu bringen oder sogar zwingen, uns hinzusetzen und uns zu überlegen, ob wir Gott ehren mit dem, was wir tun, oder ob wir unser eigener Gott in unserem Leben sein wollen. Der Verstand der Menschen in Europa gibt einer Neuorientierung nach. Die Menschen haben angefangen, über Gott zu denken, als wenn er keine Bedeutung hätte. Selbst in christlichen Kreisen hat Gott ja auch nicht den wirklich zentralen Platz. Wir gehen mehr alltäglichen Dingen nach, denken, die sind wichtiger, als Zeit mit Gott zu verbringen. Die Bibel sagt, Gott hat keinen Gefallen am Tod der Bösen. Gott hat keinen Spaß daran, Gericht zu senden. Das ist nicht seine Natur. Er mag das nicht. Aber die Bibel sagt auch, lass keinen Menschen sagen, dass er von Gott versucht wird. Wenn du versucht wirst, solltest du wissen, dass der Mensch von seiner eigenen Lust versucht wird. Wenn die Lust wächst, produziert sie Sünde. Wenn die Sünde wächst, produziert sie Tod. Das ist Jakobus Kapitel 1. Was bedeutet das für eine Nation? Es bedeutet, dass eine Nation von ihren Wünschen und ihrer Lust getrieben werden kann. Kommt dir das bekannt vor? Und wenn sie nicht damit aufhört und diese Wünsche und Gelüste durch das Wort Gottes stoppt und sie kontrolliert, und wenn diese Nation sich entscheidet, das Wort Gottes rauszuwerfen und sich nach menschlicher Weisheit zu richten, verliert sie die einzige Kraft, die diese Lust kontrollieren kann. Denn nur das Wort Gottes hat Kraft gegen die Sünde. Wenn du das Wort Gottes rauswirfst, kannst du die Sünde nicht mehr kontrollieren. Du kannst auch nicht mehr die Moral der Menschen kontrollieren. Kannst nicht die Ethik kontrollieren. Du hast vielleicht eine wunderbare Geschäftsethik, aber tief in den Herzen der Menschen findet moralischer Zerfall statt. Und das wird weitergehen und Sünde produzieren. Und Sünde ist niemals eine statische Sache, sondern Sünde wächst. Und die Bibel sagt, wenn Sünde wächst, produziert sie Tod. Und während sie wächst, wird ihre Stimme lauter und lauter. Und weil die Stimme der Sünde immer lauter wird, sehen die Menschen, die nicht die Kraft des Wortes haben, keinen Ausweg, als sich der Sünde zu unterjochen. Sie verändern ihren Lebensstil, sie verändern ihre Gesetze, sie verändern ihr System, um sich der wachsenden Sünde anzupassen. Sie werden die Gesellschaft den Anforderungen der wachsenden Sünde anpassen. Klingt das prophetisch von 1999 bis heute? Sie werden die Gesellschaft den Anforderungen der wachsenden Sünde anpassen. Und für eine Zeit lang werden sie damit leben. Aber die Sünde wird weiter wachsen. Wisst ihr, wenn Menschen die Sünde kosten, dann gibt es da keine Kontrolle. Sie werden weiter und immer tiefer und tiefer gehen. Und nach einiger Zeit wird die ganze Gesellschaft verändert sein und die Sünde beherbergen. Dann wird die Sünde immer noch weiter wachsen. Und wenn es schließlich unbequem für die Gesellschaft wird, kann sie die Sünde nicht länger ignorieren. Was tun die Menschen dann? Sie verändern das System noch einmal, um die Sünde unterzubringen. Sie verändern die Gesetze, verändern ihren Lebensstil, sodass die Sünde zur Normalität wird. Das Problem ist, dass die Kinder, die in dieser Generation geboren werden, diesen Lebensstil als Normalität erachten. Sie bewegen sich raus in die Gesellschaft und treten sofort in diesen Lebensstil ein, der Sünde angepasst wurde. Und weil die Grenzen so weit gesteckt sind, übertreten die Menschen die Grenzen und fühlen sich nicht einmal der Sünde schuldig. Und die Menschen gehen hin, wo sie nicht hingehen sollen und fühlen nicht den Ruf nach Buße, weil die Gesellschaft ja sagt, dass so alles okay ist. Sie sind eben so, sie können nichts dafür, die Umwelt hat sie geformt. Und sie akzeptieren das. Und wenn Gott spricht, dann denken sie, Gott ist merkwürdig, altmodisch, unrelevant. Und erinnere dich, die Sünde wächst weiter. Die Bibel sagt Folgendes. Die Sünde wird nicht ins Unermessliche wachsen. Sie wird den Zeitpunkt erreichen, wo sie den Tod produziert. Und die Sünde wird anfangen, die Menschen, die sie geliebt und praktiziert haben, zu zerstören. Die Sünde wird ihre eigenen Kinder zerstören. Sünde wird alles zerstören, worauf die Menschen stolz sind. Und das ist genau das, was den Ländern passieren wird, die der Sünde Raum gegeben haben. Und wenn Gott das kommen sieht, dass das Land voll Sünde ist und sie den Punkt erreicht haben, wo sie das Land zerstören wird, dann kann er nicht ruhig bleiben. Dann kann er das Land nicht länger ignorieren. Er war so viele Jahre ruhig, aber jetzt kann er nicht mehr länger schweigen. Warum? Weil er die Menschen liebt, weil er voller Barmherzigkeit ist. Er kommt herunter, so wie er zu Abraham kam, als die Sünde von Sodom und Gomorra zu ihm aufgestiegen war. Ich kann es nicht mehr länger ignorieren. Ich werde heruntergehen und ich muss sehen, wie die Dinge stehen. Aber was wollte Gott wirklich? Also bei Abraham. Er wollte einen Fürbitter. Und als Abraham in Fürbitte ging, hat Gott diese Fürbitte angenommen. Und Abraham hat das Zornlevel nach unten verhandelt. Ihr erinnert euch an die Geschichte, wo er gesagt hat, und wenn nur 10 Gerechte in der Stadt sind, dann verschonen sie. Und wenn nur 5 Gerechte und so weiter. Und Gott hat gesagt, ja Abraham. Unglücklicherweise ist Abraham mit seinen Forderungen nicht bis zum Ende durchmarschiert. Er hat nämlich nicht gesagt, und wenn nur ein Gerechter in der Stadt ist, nämlich Lot. Und schließlich kam Gericht auf Sodom und Gomorra. Wieso? Gott wollte Sodom und Gomorra nicht zerstören. Gott wollte das nicht tun. Hesekiel Kapitel 22, Vers 30. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in den Riss vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Er kommt herunter und sagt, ich suche nach einem Mann. Ich suche nach einer Frau. Er sucht nach dir, die vor mir stehen werden für dieses Land, die sich schützend zusammenstellen, die die Beziehung wiederherstellen, dass die Menschen wieder zu mir gezogen werden. Ich schaue nach einem Mann, der im Riss steht für dieses Land. Warum? Sodass mein Zorn nicht ausgegossen werden muss, sodass das Gericht nicht kommen muss auf das Land. Aber ich habe keinen gefunden. Deshalb musste ich meinen Zorn auf das Land ausgießen. Ich habe ihnen bezahlt, entsprechend ihrer Schwüre. Ihr Lieben, vielleicht möchtet ihr das nicht gerne hören. Vielleicht glaubt ihr es auch noch nicht einmal. Ich kenne nicht euren theologischen Hintergrund, auf dem ihr steht. Ich kenne deinen auch nicht. Aber ganz egal, ob ihr es hören wollt oder nicht, lasst es proklamiert sein. 1999. Gericht ragt drohend über eurem Land. Gericht hängt wie eine Wolke über diesem Land. Die Sünde dieses Landes hat ihre Fülle erreicht. Gott kann dieses Land nicht mehr länger ignorieren. Vielleicht haben die Menschen getan, was immer sie wollten und sind damit gut weggekommen. Aber jetzt kann das nicht mehr länger geschehen. Gott kann das nicht mehr länger ignorieren. Gott schreit aus. Die Trompete wird geblasen. Steht auf und sucht den Herrn. Steht auf und lasst alles fallen, was euch beschäftigt, was euch versucht abzulenken. Verändert eure Prioritäten und schreit zu Gott. Schreit zu Gott. Schreit zu Gott. Gott ist barmherzig. Er wird hören. Er wird handeln. Seid nicht eingeschüchtert durch die Macht der Welt. Seid nicht eingeschüchtert durch die Stimme der Welt. Seid nicht eingeschüchtert durch die Verschwörungen und Ratsversammlungen der Bösen. Die Bestimmung dieses Landes liegt nicht in ihren Händen. Die Bestimmung dieses Landes liegt nicht in den Händen von Politikern. Sie liegt nicht in den Händen der Mächtigen und Kraftvollen. Noch nicht einmal in den Händen der Geschäfts- und Wirtschaftsleute. Die Bestimmung dieses Landes liegt in den Händen des Volkes, über dem mein Name ausgerufen ist. Aber der Herr sagt, wenn sich dieses mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt und betet und mein Angesicht sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ich werde ihr Land verändern. Ich werde ihr Land segnen. Es ist das Volk, welches gerufen ist nach dem Namen des Herrn. Wenn wir uns hier nun heute entscheiden, Herr, hier bin ich, dann kann Gott beginnen. Verachte niemals die kleinen Anfänge. Deutschland kann berührt werden vom Feuer Gottes. Ja, noch einmal. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube von ganzem Herzen, das ist der Ruf Gottes für uns im Jahr 2025. Auch wenn er 1999 ausging, auch damals war es der Ruf Gottes und er hat einiges ausgelöst. Und ich glaube, hätte er nichts ausgelöst damals, dann wären wir heute im Jahr 2025 gar nicht hier und würden uns in Freiheit versammeln. Aber ich sage dir, wenn wir uns auch im Jahr 2029 oder im Jahr 2030 noch in Freiheit versammeln wollen, dann ist es jetzt an der Zeit, dann hören wir jetzt diesen Ruf, dann hören wir jetzt diese Trompete, dann hören wir jetzt diese Alarmglocke, dann hören wir jetzt diese Dringlichkeit und dann begeben wir uns hinein in dieses drängende Gebet, in dieses Gebet für Erweckung, im Glauben. Weißt du, in dem Moment, wo wir beten, beginnt die Erweckung ja bereits. Da hat sie schon begonnen. Also das ist schon die Erweckung. Also überhaupt die Tatsache, dass du heute Morgen hier bist und diese Botschaft hörst oder über Livestream zuhörst und diese Botschaft hörst, ist bereits ein Beginn von Erweckung. Weißt du, jetzt müssen wir einfach nur Ja sagen und eintreten in den Raum, den Gott uns eröffnet und sagen, ja, Herr, hier bin ich. Nimm mich, gebrauche mich. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte mich hingeben, ich möchte meinen Platz einnehmen, ich möchte der Stimme Gottes gehorchen, ich möchte der Stimme Gottes folgen heute Morgen. Halleluja. Dann steh auf, wenn du über Livestream zuschaust, steh auch auf, wenn du noch nicht stehst. Halleluja. Und streck deine Hand aus zum Herrn und sag ihm einfach, Herr, ich habe dein Wort gehört. Lass es tief in mein Herz hineingehen. Lass es jede Faser meines Seins durchdringen. Lass die Alarmglocke ertönen in meinem Innersten. Und lass sie den Geist des Gebets hervorbringen. Lass sie den Geist des Flehens hervorbringen. Herr, mach mich zu einem, der im Riss steht. Mach mich zu einem Liebenden. Mach mich zu einem, der sich identifiziert mit seinem Volk, der sich identifiziert mit seiner Nation und der betet, der um Vergebung bittet. Ja, ich bitte dich um Vergebung, Herr, für meine eigene Lauheit. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mich ausgeruht habe, auf meiner eigenen Sicherheit, auf meinem Geld, auf meinem Haus, auf meinen Freunden, auf meinem Job, auf irgendeinem Glauben daran, dass alles schon irgendwie so weiterlaufen wird. Ich bitte dich um Vergebung, Herr. Komm mit deinem Feuer in mein Herz. Reinige mich heute Morgen. Oh, geh tief durch. Scheide Seele und Geist. Alles, was Fleisch war, Herr. Alles, was Vertrauen auf Fleisch war, Herr. Alles, was Vertrauen auf natürliche Fähigkeit war, Herr. Oh, Vater, wir bitten dich von ganzem Herzen für den Leib Christi, Herr, wo er vertraut hat auf Natürliches, Herr. Herr, wir sind ein Teil des Leibes Christi und wir müssen bekennen, auch wir haben uns dieser Sünde oft schuldig gemacht, Herr. Wir haben unseren eigenen Programmen mehr vertraut als dem Wirken deines Geistes, Herr. Wir haben unseren eigenen Vorstellungen mehr vertraut als dem Wirken deines Geistes, als dem Ziehen deines Geistes. Wir haben unserer eigenen Sicherheit mehr vertraut. Wir haben unseren eigenen Errungenschaften und was wir schon alles erreicht haben für den Herrn, mehr vertraut, als wirklich uns rufen zu lassen, wirklich an diesen Ort der Nacktheit, an diesen Ort der Armut, Herr, an diesen Ort, wo du gesagt hast, glückselig sind die, die arm sind im Geist und es wissen. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes. Oh Herr, wir bitten dich, Herr, bring uns zurück an diesen Ort, Herr. Bring dein Leib zurück an diesen Ort in diesem Land, Herr. Bring dein Leib zurück auf seine Knie, Herr. Bring dein Leib zurück einfach in diese Position von einer heiligen Verzweiflung, die gleichzeitig durchdrungen ist von dem Glauben und von der Sicherheit, Herr. Herr, dass du unsere Gebete hörst, Herr. Oh Halleluja, Halleluja. Beginn einfach mal deine Stimme zu erheben. Beginn einfach mal zu beten im Geist. Oh Rikala Lamashita Karadamando Korabasia Dalalandanda. Oh Ratia Dadadandandora Dia Dadalalabashia Dadadada. Oh Radia Dadadadadabashia Dadadada. Oh Ratia Dadadadabashia Tadadadada. Oh Rabasia Dadadadadadada. Oh Rabasia Dadadadadadada. Oh Rabasia Dadadada. Oh Vater, wir bekennen ganz neu heute Morgen vor dir, Herr. Herr, du alleine bist unsere Sicherheit, Herr. Herr, die Welt kann uns keine Sicherheit geben. Die Welt gibt uns keine Sicherheit in dieser Welt. Sind wir verloren, Herr, in dieser Welt? Sind wir, ja, wirklich verdammt zum Gericht, Herr, in dieser Welt? Sind wir verdammt zum Tod, Herr? Aber Herr, du bist unsere Sicherheit. Herr, du bist unsere Sicherheit. Herr, wir gehen auf die Knie vor dir, Herr. Herr, wir sagen, Herr, beuge uns, beuge die Kirche und errette die Welt, Herr. Beuge die Kirche und errette die Welt, Herr. Oh, beuge unsere Knie, Herr, und errette die Welt, Herr. Komm durch uns zum Vorschein, Herr. Herr, lass dein Licht leuchten, Herr. Herr, lass dein Licht leuchten durch uns, Herr. Herr, lass deine Kraft durch uns sichtbar werden, Herr. Lass deine Herrlichkeit durch uns sichtbar werden, Herr. Oh, lass den Geist der Erweckung durch uns hervorkommen, Herr. Oh, shakarararara. Oh, bet einfach mal. Shata karamanda karabasia kananando kurabasia da. Oh, rakama mama shakarararara. Oh, Herr, vergib uns, Herr, als Leib Christi. Vergib uns als Kirche Jesu Christi. Und Herr, wir machen uns eins und wir identifizieren uns mit der gesamten Kirche, über der dein Name ausgerufen ist, egal welcher Denomination und Konfession. Herr, vergib uns, wo wir zugelassen haben, dass es so weit kommen konnte, Herr. Herr, vergib uns, Herr. Herr, vergib uns, Herr. Vergib uns und schenk uns deine Gnade, Herr. Schenk uns deine Gnade, Herr. Schenk uns deine Gnade, Herr. Schenk uns jetzt deine Gnade, Herr. Schenk uns jetzt noch einmal ein Zeitfenster der Gnade, Herr. Herr, verlängere das Fenster, Herr. Herr, denke an unsere Kinder. Denke an unsere Enkel, Herr. Herr, denke an die nachkommenden Generationen, Herr. Herr, schenke uns ein Fenster der Gnade, Herr. Schenke uns noch einmal ein Fenster der Gnade, Herr. Du hast uns 80 Jahre der Gnade geschenkt, Herr. Herr, wir beten, dass du dieses Fenster verlängerst, Herr. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass es überhaupt noch 2, 3, 5 Jahre überhaupt andauert, Herr. Herr, aber Herr, wir bitten dich um Gnade, Herr, dass du das Fenster der Gnade verlängerst, Herr. Oh, gib uns mehr Zeit, Herr. Gib uns mehr Zeit, Herr, durch deine Gnade, Herr, damit noch viele, damit noch Millionen von Seelen in Europa errettet werden können, Herr. Oh, damit noch Millionen von Seelen heimkommen können in das Haus des Vaters, Herr. Gib uns noch mehr Zeit, Herr. Gib uns mehr Zeit, Herr. Jesus. Oh, Shakaramanda Karabasika da da da da. Karabasika da da da bashika da da da da. Oh, Rakamamamasika da kashika da da ka da ka da da. Oh, Rakamanda Karabasi Karada Karada. Eh, Karabasa Karada Kashakara. Oh, Rakamanda Karada da da da da da Shakara. Halleluja, halleluja. Bet im Geist, bet im Geist, bet im Geist, bet im Geist. Wenn jemand von unseren Leitern oder auch von unseren Gebetsteams, wenn jemand einfach spürt, dass der Geist der Fürbitte auf dich kommt, dann komm einfach nach vorne, nimm einfach das Mikrofon und bet einfach von vorne. Halleluja, danke Jesus. Jesus, danke Jesus, lass uns diese Zeit haben, komm, lass uns weiter reingehen. Oh, schöner Mann, der Karabasita, na na na na. Oh, Rakanda Korabasanda Karamando. Ey, da da la Bashika, da da la Mando Korabasita. Oh, Rakanda Korabasita. Oh, Rakanda Karabasita. Oh, Shakara. Vater, wir bitten dich um Vergebung für alle Gesetze, die dir wirklich ins Angesicht schreien, die dich verspotten, die wirklich das Böse auf den Thron gesetzt haben. Wir bitten dich um Vergebung, Herr, dass diese Gesetze wirklich ja, beschlossen worden sind. Und Vater, wir beten um Gnade, wir beten wirklich um eine Wende jetzt in dieser Zeit, wo diese Gesetze rückgängig gemacht werden. Herr, wo wieder dein Wort in den Mittelpunkt kommt, Herr. Herr, lass Schlüsselpersonen aufstehen. Dass Schlüsselpersonen in unserem Land aufstehen, die das nicht mehr hinnehmen, Vater, sondern die sich von deinem Geist wirklich treiben lassen, ob sie es wissen oder nicht. Halleluja. Und die wirklich wieder deine Werte in die ganze Gesellschaft bringen, Herr. Wir vertrauen dir, Herr. Wir vertrauen dir für Gnade für dieses Land, für Gnade für unsere Länder, für Gnade für Europa. Herr, es wird nicht, wir sagen, es wird nicht in der Dunkelheit versinken. Es wird nicht dem Gericht übergeben werden, sondern wir danken dir für Gnade. Herr, dass du jetzt Gnade schenkst, dass überall dein Leib jetzt aufsteht und dich sucht wie ein Mann, Herr, wie ein Mann. Herr, wir bitten dich auch um Vergebung, Herr, wo wir Finger ausgestreckt haben, wo wir uns gegenseitig ja, verflucht haben, negativ gesprochen haben im Leib. Herr, vergib, vergib, vergib. Herr, danke Jesus, dass jede Mauer runtergerissen wird und dass dein Leib in Liebe und in Einheit aufsteht wie nie zuvor. Vater, wir danken dir, dass du das jetzt machst. Jede Mauer wird niedergerissen. Jede Mauer wird niedergerissen und dein Geist kommt wie nie zuvor. Danke, Herr, wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Kola Shakababa. Ja, Herr, ich bitte dich um Vergebung. Ich möchte Buße tun für alles, wo wir falsche Gedanken gehabt haben, was sexuelles falsches Leben angeht, was Leute für Vorstellungen haben. Ich bitte dich einfach für einen Blick, dass die Leute selber erkennen, was sie sich selber für einen Schaden zufügen und was es einem macht mit einem, wie es einen verletzt, wie es einen trennt, wie es einen wegbringt von dir. Und ich bitte dich einfach, öffne du uns die Augen, dass wir den anderen Leuten zeigen können, was es der richtige Weg, was macht es mit dir, wie verändert es dich, was hat es für einen Einfluss auf dich. Ich bitte dich da einfach so sehr um deine Gnade, da braucht es so viel davon, es passiert gerade so viel, wo es wirklich in dieser Richtung echt den Bach runtergeht und es tut mir so leid, das einfach sehen zu müssen und ich bitte dich da so sehr um deine Gnade und um einen zeitlichen Aufschub, dass wir noch mehr Zeit bekommen, um das zu erkennen, was wir da falsch machen, wo wir selber zu still sind und einfach nur darauf achten, dass wir alle alles richtig machen, Herr. Lass uns aufstehen und den Mut haben und zu sagen, hey, lass uns Leute einfach im Guten darauf hinweisen, hey, es bringt dich weg von Gott, es tut dir nicht gut. Es tut dir nicht gut, nimm Abstand davon und mach was. Such einfach Gott und such die Dinge, die dich zu ihm bringen, Herr. Ich bitte dich einfach um Vergebung, so viel Vergebung dafür, dass wir einfach Dinge machen, bewusst, wo wir einfach zu stolz sind, wo wir uns für was Besseres halten, wo wir über dir stehen wollen und sagen, hey, ich brauche dich nicht, ich komme alleine klar. Das ist ein riesiger Fehler, der immer weiter wächst, Herr. Und es muss aufhören. Und ich bitte dich darum, deine Vergebung und deine Gnade für. Oh Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich verzweifelt. Wir brauchen deine Gegenwart wie nie zuvor. Wir brauchen deine Gnade, Herr. Wir brauchen dein Erbarmen. Wir brauchen deine Barmherzigkeit, Herr. Wo wir lau waren, wo wir keine Lust hatten, wo wir faul waren, wo wir unseren eigenen Vergnügungen nachgegangen sind. Und Herr, wir bitten dich um Gnade für dieses Volk, das in Finsternis lebt. Wir danken dir, Herr, dass du Aufschub gibst. Wir danken, Herr, dass du uns lehrst, arm zu sein im Geist. Wir danken dir, Herr, dass du alles wegschneidest von uns, was noch Fleisch ist. Herr, wir wollen deine Diener sein. Wir wollen ein Licht sein in der Welt. Und wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich verzweifelt, Herr. Oh, Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass du ein gnädiger Gott bist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Gnade. Danke für deine Barmherzigkeit. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich habe im Geist eine Straße gesehen und dann kam ein großes Erdbeben und die Straße hat sich geteilt in der Mitte. Die eine Seite ist total zusammengebrochen, die andere Seite war noch ganz und da waren tatsächlich noch Autofahrer da, die gedacht haben, sie könnten auf dem einen Straßenteil noch fahren, weil ihre Sinne verblendet sind, weil sie wirklich keine Ahnung haben, in welcher Situation wir und unser Land stecken. Und ich bete, dass du jetzt auf Konfrontationskurs gehst, dass du Menschen berufst und Schlüsselpersonen freisetzt, die wirklich bereit sind, unser Land mit den Konsequenzen ihres Handelns zu konfrontieren, frei von Menschenfurcht und frei von Menschengefälligkeit, sodass unser Volk aufwacht und nicht weiterschläft, sodass dein Erweckungsgeist in unser Land reinkommt, in der Politik und in alle Bereiche unseres Lebens. Wir gehen auf die Knie, Herr, und flehen dich an um Gnade für unser Land, weil das das Einzige ist, was unser Land noch rettet. Deine Gnade, Herr, deine Gnade. Amen. Vater, gib uns Glauben durchzubeten, Herr, gib uns Glauben dran zu bleiben, ja, gib uns Glauben wirklich für anhaltendes Gebet, Herr, gib uns Glauben, Herr, dass unsere Gebete den Unterschied machen, Herr, füll uns mit dem Geist des Glaubens, Herr, füll uns mit dem Geist der Kühnheit, Herr, füll uns mit dem Geist der Beharrlichkeit, Herr, füll uns mit dem Geist der Entschiedenheit, Herr, oh, füll uns, Heiliger Geist, Herr, füll dein Leib mit diesem Geist des Glaubens, Herr, oh, komm, Heiliger Geist, komm, erhebe deine Stimme nochmal, bet nochmal, wirklich im Glauben. Halleluja, Halleluja, Jesus. Oh, Oh, du über Livestream. Mach dich eins. Das ist ein Geist des Gebets. Danke, Vater, dass du mit einem Geist des Gebets fällst, Herr. Oh, dass du mit einem Geist des Gebets fällst auf deine Kinder, Herr. Dass du mit einem Geist des Gebets fällst, Herr, auf deine Söhne und deine Töchter, Herr. Oh, fall mit dem Geist des Gebets. Fall mit dem Geist anhaltenden Gebets. Fall mit dem Geist des Glaubensgebets, Herr. Fall mit dem Geist der Entschiedenheit, Herr. Fall mit dem Geist der Klarheit, Herr. Fall, Heiliger Geist. Oh, fall, Heiliger Geist. Korabasi kararalabashi karararararara. Also ich habe seit Beginn hier von der Predigt so Surfbretter gesehen. Und Gott möchte, dass jeder diese Surfbretter abholt. Und das bedeutet, dass wir in dieser Freiheit, in seiner Freiheit sind. Und wenn man surfen will, dann ist man aktiv, dann rennt man aufs Wasser zu, dann guckt man, wie der Wind gerade ist. Und der Wind sagt jetzt, wir sollen Fürbitte machen. Ja, jeder Einzelne soll in die Fürbitte reingehen. Nicht nur hier in der Gemeinde, sondern im Alltag. Und ich empfinde, jeder Einzelne soll seine Position als Fürbitte annehmen. Hier sind noch nicht alle Surfbretter abgeholt. Hier stehen noch welche. Und ich bete jetzt, Herr, bitte sprich zu unserem Herzen, überführe unsere Herzen, dass wir wirklich unseren Stand einnehmen in der Fürbitte. Tag und Nacht, dass wir bereit sind, selbst wenn du uns nachts weckst, dass wir bereit sind, auf die Knie zu gehen, dass wir bereit sind, für dich einzutreten, dass wir wirklich und auch gemeindeübergreifend, dass wirklich dein Leib bereit ist, Herr, bereit ist, in diese Haltung der Fürbitte reinzugehen, Herr. Amen. Und ich habe einen Eindruck, und Sarah hat es gerade schon gesagt, und ich habe den Eindruck, es sind einige da, und du hast dich in der letzten Zeit gefragt, Mensch, warum schlafe ich so schlecht? Was ist eigentlich mit mir los? Und da war eine Unruhe, und da war ein Unfrieden in deinem Herzen, und du dachtest die ganze Zeit, was mache ich falsch? Und so weiter. Dabei ist es Gott, der dich ruft. Gott, der dich ruft, in den Riss zu treten. Gott, der dich ruft, tagsüber oder auch nachts einfach. Und er sagt wirklich, alles ist mit dir okay, aber ich rufe dich, für mein Land, für dein Land einzutreten. Hör meinen Ruf. Und es hat nichts mit dir zu tun, sondern es hat mit diesem Land zu tun. Es hat mit Europa zu tun. Lass dich wecken von mir in der Nacht. Lass dich am Tag von mir aussondern, einfach für dein Land zu beten, weil jetzt die Zeit dafür ist. Und du wirst Großes sehen. Gott sagt, du wirst Großes sehen. Wir werden es sehen. Wir werden die Wende sehen. Wir werden die Wende sehen, weil Gott gnädig ist, weil Gott uns erhört, weil Gott unser von ganzem Herzen ernst gemeintes Gebet hört. Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Heilige Geist bewegt sich, Halleluja, hier im Raum. Es ist ein Geist der Fürbitte, der immer stärker ausgegossen wird. Er streckt dich aus. Gott möchte diesen Geist ausgießen. Gott möchte diesen Geist ausgießen auf dich. Weißt du, gerade während du betest, empfängst du. Weißt du, du kommst immer tiefer rein. Ja, vielleicht sagt dir zuerst dein Fleisch, sagt dir dein Verstand, pass auf, du steigerst dich da in was rein. Nein. Weißt du, du kannst gar nicht tief genug da reingehen. Du kannst gar nicht intensiv genug da reingehen. Du kannst gar nicht stark genug da reingehen. Du kannst es gar nicht stark genug tun. Halleluja. Also bleib dran, geh rein. Halleluja. Danke, Jesus. Die ganze Zeit höre ich, die Ernte ist reif. Amen. Es ist reif. Mm. Und Gott hat uns diese Autorität gegeben. Mm. Und ich habe noch gehört, es reißt das Böse. das trennt das Böse, unser Gebet. Mhm. Und ich dann, es ja, es reißt, es reißt. Ich habe immer wieder dieser Wort gehört, es reißt. Mhm. Und Vater, ich danke dir, dass wir erkennen, was für eine Vollmacht du uns gegeben Amen. Hast, Vater. Amen, Amen, und dass ja, wir Jesus. Einstehen. Oh, ja, Jesus. Und dass das Böse muss sich beugen. Halleluja. Jedes Wort, jedes Halleluja. Muss sich beugen vor dir, Halleluja, Gott. Jesus. Und dafür danke ich dir, Herr. Halleluja, Jesus. Dass jeder erkennt deine Autorität in uns. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke, die Jesus. Ernte ist reif. Amen. Und wir gehen da rein. Amen. Wir Amen. Gehen da rein. In Amen. Den Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte einfach sagen, ich habe immer so wie Zugvögel gesehen, die hier weiter fliegen möchte, weil sie andere Futterstelle suchen wollen. Sie wollen hier nicht bleiben, aber der Herr sagt, bleibe hier, bleibe dran, bleibe im Tempel, weil du wirst das Heil sehen, wie damals der Simeon. Es ist die Zeit, dass du deinen Mund öffnest, das Evangelium von Jesus Christus dich nicht schämst. Es ist eine Kraft Gottes. Amen. Und die Kraft ist hier. Amen. Die Kraft ist in dir. Bleibe dran. Halleluja. Bleibe dran. Der Herr Halleluja. Macht Großes ja, auch in Jesus. Unserer Mitte. Hau nicht Amen. Ab, hau nicht ab, hau nicht ab. Hab keine Angst. Es ist die Zeit gekommen, Amen. Dran zu bleiben. Auch wenn es dich innerlich stört, deine Seele irgendwo auffühlt. Der Herr ist Geist und er führt dich jetzt in die richtige Richtung. Halleluja. Mit seiner Gemeinde. Es geschieht nicht anderswo als in der Gemeinde Jesus. Amen. Und wir sind die Gemeinde und er ist das Haupt. Er hat den Kopf. Er führt uns. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass uns zusammen wirklich den Herrn anbeten, lass uns seinen Namen groß machen über unserem Land, über unserem Leben. Lass uns ihm danken für seinen Sieg. Halleluja. Der Geist des Gebets kommt immer stärker, kommt immer stärker. Lass uns ihn anbeten. Und weißt du, in dem Moment, wo der Geist des Gebets dich erfasst, dann hört es nicht mehr auf. Erinnere dich daran. Weißt du, wie du gehört hast auch von Sarah. Es ist nicht nur heute Morgen hier, sondern es ist jeden Tag in deinem Alltag, möchte Gott dich gebrauchen. Weißt du, vielleicht war das ein Gottesdienst oder ist es ein Gottesdienst heute, den du so nicht erwartet hattest. Vielleicht bist du auf dem falschen Fuß erwischt worden, wie auch immer. Lass dich drauf ein, lass dich drauf ein. Gott möchte dir etwas Kostbares geben. Das Kostbarste überhaupt, das ist der Geist des Gebets. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Our God reigns. Our God reigns. Unser Gott regiert. Danke, Jesus, dass du uns mit dir versetzt hast an himmlische Orte, Herr. In diese Position, Herr, der Herrschaft, Herr. Danke, Herr, dass du uns eingeladen hast durch die Worte des Engels an Johannes. Komm hier herauf, komm hier herauf, komm in diese Position, wo du herrschst und regierst mit mir, wo wir herrschen und regieren mit ihm, wo wir in Autorität sprechen und regieren, wo wir in Autorität des Namens Jesus sprechen über unser Land, wo wir sagen, im Namen Jesus, Deutschland, kehre um zum Herrn, wo wir sagen, im Namen Jesus, Österreich, kehre um zum Herrn, Schweiz, kehre um zum Herrn, wo wir sagen, im Namen Jesus, Europa, kehre um zum Herrn, in Jesu Namen, und wo wir Autorität nehmen über jeden Geist der Verblendung, über jeden Geist, der Menschen abhält, der Menschen einlullt, über jeden Geist, der ideologisch Menschen in das Licht führt und in falsche Gedankengebäude hineinführt. Oh, wir sagen in dem Namen Jesus, wir herrschen und regieren. Oh, wir herrschen und regieren, und wir sagen, diese Mächte, diese Ideologien, diese Lügen, sie fallen. Oh, sie fallen. Und wir setzen einen klaren Blick frei auf Gott. Wir setzen einen klaren Blick frei auf Jesus. Oh, wir setzen einen klaren Blick frei auf den Gekreuzigten. Oh, wir setzen einen klaren Blick frei auf den Auferstandenen. Und wir setzen einen klaren Blick frei auf den Verherrlichten. Oh, Jesus. Ihr Lieben, was habe ich ganz am Anfang bei der Begrüßung gesagt? Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Halleluja. Also mach dir das auch bewusst, wenn du im Gebet eintrittst, wenn du Autorität einnimmst. Du bist im Schutz des Blutes Jesu Christi. Du bist eingehüllt im Schutz des Blutes Jesu Christi. Gemeinsam bringen wir den Geist der Erweckung in unserem Land voran. Gemeinsam bringen wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Land voran. Gemeinsam sind wir nicht zu stoppen. In dieser Einheit, die Bewegung des Geistes ist nicht zu stoppen. Der Leib Christi in Deutschland, in Österreich, Schweiz, Europa ist nicht zu stoppen, sondern er marschiert, er geht, er läuft und er lässt sich nicht einschüchtern, sondern er geht voran. Halleluja! Und nichts wird ihm schaden. Halleluja! Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und diesen Glauben wollen wir gleich auch mit dem Abendmahl bekräftigen. Aber bevor wir das tun, möchte ich dir jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit geben, einfach ein Saatkorn zu säen, auch hinein in dieses Wirken Gottes. Also in die Verwandlung unserer Nationen. Weißt du, wir schauen auch immer auch als Gemeinde, wir schauen auch immer darauf, dass wir Werke unterstützen, die wirklich verwandelnd wirken in diesem Land. Auch Gebetsbewegungen und Werke, die einfach wirklich für Verwandlung stehen in unserem Land. Und da wollen wir hineinsäen heute Morgen. Wir wollen wirklich in Verwandlung hineinsäen. Frag den Heiligen Geist heute Morgen, was ist mein Saatkorn für Erweckung heute Morgen? Was ist mein Saatkorn für die Wende in Deutschland 2025? Was ist mein Saatkorn dafür? Wenn der Heilige Geist dir einen Betrag zeigt, den du nicht dabei hast, dann darfst du eine Verpflichtungserklärung nehmen, die unter deinem Stuhl liegt, darfst die ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein mit dem Betrag drauf, die andere Hälfte mit der Kontonummer und den Betrag drauf nimmst du mit nach Hause und überweist dann in den nächsten Tagen einfach. So kannst du das tun, was er dir gezeigt hat. Genauso darfst du natürlich auch in bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben. Ja, wenn ihr über Livestream zuschaut, ihr habt auch die Infos eingeblendet, wie ihr geben könnt. Ihr könnt überweisen mit der IBAN oder ihr könnt per PayPal geben oder ihr könnt eure Kreditkarte nutzen und geben. Ja, wir freuen uns, dass wir wirklich als eine Familie vorangehen dürfen. Auch heute Morgen, auch ich grüße nochmal einfach alle Schweizer, die über Livestream dabei sind, auch heute Morgen ganz besonders. Ja, aber auch alle von allen möglichen anderen Orten, die mit zugeschaltet sind. Wir gehen gemeinsam voran und gemeinsam bauen wir das Reich Gottes. Und gemeinsam werden wir nicht zulassen, dass Deutschland, dass Europa vor die Hunde geht. In Jesu Namen. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Lass uns die Eimer durchgeben und lass uns tun, was der Heilige Geist uns gezeigt hat. Halleluja. Lass uns einfach ihm gehorsam sein. Und lass uns ihm seiner Führung folgen. Und während ihr es durchgebt, noch ganz kurz zur Info. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ja unser Gemeindemittagessen drüben im Café. Und für alle die, ich weiß nicht, wer ist hier heute Morgen, der sagt, jawohl, weil ich hatte das letzten Sonntag schon angesagt, wir können ja hier in unserem Zentrum einen Glory Life Kindergarten starten. Aber was uns noch fehlt, sind Leitungspersonen. Nicht so sehr Erzieher, das haben wir einige, aber Leitungspersonen, die wirklich das in Angriff nehmen und da wirklich vorangehen für diesen Kindergarten. Und ich habe gesagt, ich treffe mich heute im Anschluss an den Gottesdienst drüben im Café beim Mittagessen, einfach mit denen, die sagen, jawohl, ich könnte mir das vorstellen, in diese Richtung zu gehen. Das sollten ausgebildete Erzieher oder Erzieherinnen natürlich sein. Ist da jemand da heute Morgen, der sagt, ich bin bei diesem Treffen dabei, nur dass ich sehen kann? Ist da jemand da, der sagt, ich bin bei diesem Treffen heute dabei? Okay, weil wenn nicht, doch, da hinten, okay, super. Ist noch jemand da, der sagt, ich bin bei diesem Treffen dabei? Wir machen es so, nachher im Anschluss einfach, wir gehen ins Café darüber, nehmt euch was vom Buffet weg und haltet einen Platz für mich frei und ich komme dann einfach dazu und dann unterhalten wir uns dort einfach drüben im Café ein paar Minuten und schauen einfach, was Gott vorhat. Okay? Halleluja. Preist den Herrn. Außerdem wollt ihr euch noch darauf hinweisen, für die nächste Konferenz müsst ihr euch anmelden. Ja? Die Herrschaft der Söhne. Ich glaube, nie war es so wichtig wie jetzt, dass wir lernen, als Söhne und Töchter Gottes zu herrschen. Und wir werden eine gewaltige Konferenz haben. Wir haben auch, glaube ich, eine Folie dafür. Die Herrschaft der Söhne vom 8. bis 9. März. Und wir haben jetzt einen Special Guest noch dabei, der jetzt noch dazugestoßen ist zu dieser Konferenz. Und das ist Boris Krisenko, Pastor der größten messianisch-jüdischen Gemeinde der Welt aus Kiew, ja, also man kann sagen, direkt von der Front sozusagen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, nicht nur im Geistlichen, sondern auch im Natürlichen. Und er hat mit Sicherheit etwas zu sagen, was es heißt, als Söhne zu herrschen, weil sie haben jetzt 3 Jahre lang Krieg erlebt, sie haben 3 Jahre lang Raketenbeschuss erlebt und sie gehen voran mit ihrer Gemeinde dort in Kiew und sind stark dabei und sehr gut drauf im Gebet auch. Und deswegen freue ich mich, dass er mit dabei ist. Ihr müsst euch anmelden im Internet. Ihr könnt es einblenden. Bitte blendet es doch ein da oben. Ihr müsst euch anmelden auf unserer Homepage. Und da ist es zwar kostenlos, aber es ist wichtig, dass wir einfach auch eine Anmeldung von euch bekommen. Okay? Also nutzt die Gelegenheit. Gut, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Vater, für jeden, der gegeben hat, Herr. Danke, Herr, für deinen Wirken, Herr. Danke für deinen Geist, Herr. Danke für deine Saatkörner, Herr, die gesät wurden, Herr, in den Boden der Erweckung. Herr, lass es Frucht bringen in diesem Land, Herr. Herr, du hast uns immer noch mit einem solchen finanziellen Überfluss gesegnet in diesem Land, um dem uns viele Länder der Welt beneiden, Herr. Aber Herr, wenn wir ihn falsch einsetzen, dann gibst du es anderen, Herr. Aber Herr, wir danken dir, Herr, dass du heute Morgen Herzen gerufen hast, die sagen, jawohl, meine Finanzen gehören dem Herrn. Meine Finanzen gebe ich für das Reich Gottes. Herr, da liegt Segen drauf, da liegt Multiplikation drauf. Da liegt Fülle drauf, da liegt Versorgung drauf, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du jeder Not begegnest, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jeden füllst mit deinem Geist, Herr. Herr, der jetzt hier hineingesät hat, Herr, mit dem Geist, mit der Kraft, Wohlstand zu erwerben, wie es heißt in 5. Mose 8, 18. Danke, Herr, dass du dem gibt, der gibt, mehr gibst, Herr. Herr, damit wir mehr geben können, Herr. Danke, Vater, dass du uns gebrauchst, dein Reich voranzutreiben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, jetzt kommt Irina und wird uns zum Abendmahl leiten. Ja, unsere Blicke auf den Herrn gerichtet, ja, wollen wir uns daran erinnern und wollen wir uns im Glauben bewusst machen, worauf wir stehen. Halleluja. Auf welchem Fundament. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Und es ist so wunderbar, dass wir das Opfer Jesu Christi haben. Halleluja. Ohne dieses Opfer hätten wir wirklich keine Chance. Aber durch dieses Opfer haben wir und hat jeder Mensch auf diesem ganzen Erdkreis und in unseren Ländern eine Chance. Halleluja. Und kann durch dieses Opfer und unser gemeinsames Gebet kann Gericht abgehalten werden. Halleluja. Von unseren Ländern. Halleluja. Und es heißt in Hebräer 10,10 folgende, heißt es, Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt werden. Sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. War im Alten Testament der Fall. Was haben sie für Böcke und Ziegen, Schafe, Stiere geopfert? Und das ging auch nicht anders. Aber sie konnten doch nicht wirklich die Sünden wegnehmen. Das geschah erst durch Jesus. Und heißt es, dieser hohe Priester Jesus dagegen brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Für alle Zeit. Ja, für alle Zeit ist es jetzt wirksam für uns. Und für jeden Menschen dieser Welt. Dann setzt er sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Dort wartet er, bis seine Feinde zu einem Schemel unter seinen Füßen erniedrigt werden. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Hörst du das? Durch dieses eine Opfer, das ihn alles gekostet hat, hat er die, Halleluja, die ihm gehören, die zu ihm gehören, die er und die er heiligt, die ganze Zeit werden wir geheiligt. Vollkommen gemacht. Du bist vollkommen gemacht. Wir sind vollkommen gemacht. Heilig gemacht durch sein Opfer. Oh, das ist so wunderbar, ja. Weißt du, er hat uns rausgerissen. Wir hätten die Hölle verdient. Unser ewiger Platz wäre die Hölle, wäre der Platz ewigen Verderbens. Aber durch sein Opfer hat er uns rausgerissen. Ja, wir sind wirklich rausgerissen worden aus der Finsternis. Völlig rausgerissen, um im Licht zu leben. Um nicht mehr der Finsternis zu dienen. Um nicht mehr dem, wo wir, den Götzen, denen wir früher gedient haben, zu dienen. Sie sind schwach. Ja, sie sind schwach gegen Jesus. Er ist stark. Halleluja. Und wer könnte solch eine Liebe abweisen? So ein Opfer. Oh, lass uns wirklich beten, dass jeder Mensch in unseren Ländern eine Offenbarung bekommt von dem Opfer, das er gebracht hat. Weißt du, wir konnten uns, kein Mensch kann sich reinmaschen von Sünde. Wir konnten uns nicht von der Sünde, die durch Adam und Eva schon in diese Welt kam, wir konnten uns nicht reinmaschen. Wir können uns auch nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Hast du das schon mal versucht? Ich habe es schon mal versucht, hat nicht geklappt. Aber er hat uns aus dem Sumpf gezogen. Und wann immer wir nochmal irgendwie in einen Sumpf kommen, da rufen wir zu ihm. Und er, Halleluja, durch sein Opfer, das er vollbracht hat, zieht uns aus jedem Sumpf. Er rettet uns vor dem Tod. Er rettet uns von Gericht. Einfach, dass wir verdient hätten. Oh, Halleluja, wir haben einen wunderbaren Gott, wir haben einen gnädigen Gott. Und wir wollen ihn heute wirklich ehren, wir wollen sein Opfer ehren, dieses Opfer, das er gegeben hat, dieses Liebesopfer, dieses Sündopfer, das er gegeben hat für unsere Sünden, damit wir reingewaschen sind. Und lass es uns auch, das wollen wir heute machen, einfach ja, stellvertretend auch für unser Land nehmen, stellvertretend für jeden einzelnen Mensch in unserem Land, ob du aus Deutschland kommst, aus Österreich, aus der Schweiz oder aus Frankreich. Einfach nimm es an oder wo auch immer du herkommst. Aber nimm es, wir wollen es für uns nehmen, dieses große Opfer, das er gebracht hat, dieses größte Liebesopfer. Und wir wollen es nehmen für stellvertretend, für jeden Menschen. Und wirklich Gnade um Gnade bitten, dass jeder Mensch nochmal eine Chance bekommt, zu ihm zu kommen. Weil Gott möchte, dass jeder errettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und dass keiner verloren geht. Halleluja. Ich ermutige dich, genau, geh nach hinten, sind drei Tische, hier sind, vorne sind drei Tische. Einfach nimm dir Wein oder Saft, was dein Blut symbolisiert. Nimm dir ein Stück Matzen, was sein Leib einfach repräsentiert. Ihr am Livestream, nehmt euch Brot, nehmt euch Saft oder Wein und dann werden wir das hier zusammen machen, in voller Einheit, auch ihr lieben Schweizer. Wir nehmen zusammen das Abendmahl. Halleluja, und feiern das zusammen und feiern sein Opfer. Halleluja, und seine Liebe wird entzündet, die Liebe zu ihm wird entzündet in unseren Herzen. Genau, bitte noch nicht essen, noch nicht trinken. Wir machen das gemeinsam. Haben alle auch hinten? Ja, ich glaube es. Alle versorgt. Halleluja. Es heißt in Matthäus 26, 26 folgende: Während sie aber aßen, nahm Jesus ein Leibbrot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Halleluja. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir heute zusammen hier versammelt sind und dass wir wirklich dich feiern können, dass wir dein Opfer feiern können, dass wir denken daran, an dein Opfer, das du gebracht hast, dieses größte Opfer, das jemals gebracht wurde, aus Liebe für uns, um uns zu retten vor ewiger Verdammnis, um uns zu heilen. Wir danken dir gerade, dass das Blut wirklich unsere Heilung repräsentiert. Durch deine Striemen, die du bekommen hast, sind wir heil und sind wir gesund. Wir nehmen das in Anspruch, Herr, in voller Dankbarkeit jetzt. Wenn du das isst, nimm es in Anspruch, dass alle Krankheiten, seien es seelischer, psychischer oder körperlicher Art, dass sie geheilt sind. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Er hat es getan, er hat es getan. Halleluja, lass es uns essen. Halleluja, danke, Herr. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte: Jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Und Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Opfer, für dein Blut, das du gegeben hast, Herr, für jeden Tropfen, der aus deinem Leib wirklich rausgekommen ist. Herr, du hast dein ganzes Blut für uns vergossen, Herr, damit wir nicht in Sünde sterben, nicht in ewiger Trennung und Verdammnis von dir leben müssten, nicht in der Hölle wären, sondern, Herr, du hast uns gerettet aus der Finsternis durch dein Opfer und du hast uns versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe, in dem wir für immer leben und in dem wir für immer Gemeinschaft, schönste Gemeinschaft mit dir und dem Vater und dem Heiligen Geist haben. Wir danken dir wirklich, dass der Vorhang zerrissen ist und dass wir freien Zugang haben zu dir und zum Vater. Oh, Halleluja, wir danken dir, dass der Feind einfach durch dein Blut zerschmettert wurde und keine Kraft mehr hatten. Wir sagen das auch heute Morgen. Sag mal heute Morgen, im Namen Jesus hat der Feind kein Anrecht mehr in meinem Leben. Ich nehme das Opfer von Jesus an. Jeden Tropfen seines Blutes, das er für mich vergossen hat. Und ich danke dir, dass ich dadurch geheilt bin. Befreit bin aus den Klauen der Finsternis. Und der Feind hat kein Anrecht mehr an mir. Danke, dass mein Blut jetzt gewaschen wird. Dass jede einzelne Zelle gewaschen wird von meinem Körper. Dass jeder Gedanke gewaschen wird. Und dass mir jede Sünde vergeben ist. Herr, ich gehöre zu dir. Und ich liebe dich. Und ich danke dir dafür. Amen. Lass es uns trinken. Danke, Jesus. Oh, sag danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir danken dir, Jesus, für dein Opfer. Wir danken dir, dass es reicht für mich und es reicht für jeden Menschen dieses ganzen Planets. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Danke, Herr. Und wir gehören in Ewigkeit zu dir. Amen. Und Amen. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir preisen dich und wir loben dich. Wir lieben dich für dein Opfer. Und wir geben unser Leben als Opfer für dich, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Halleluja. Ja, ihr dürft alle noch mal stehen bleiben. Und ich würde jetzt auch bitten, dass keiner umherläuft oder jetzt keiner aufs Klo geht. Das Buffet ist auch noch nicht eröffnet, ihr verpasst nichts. Ich möchte gern jetzt an der Stelle nochmal an das Bild anknüpfen, was unser Pastor heute hatte. Und zwar, er hat es beschrieben, indem, dass auf dieser Seite Gott ist und auf dieser Seite ist der Mensch. Und die Sünde ist diese Trennung zwischen dem Mensch und Gott. Und die Bibel sagt, dass jeder Mensch hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Niemand ist gerecht. Sobald wir auf die Erde kommen, landen wir in diesem Bereich getrennt von Gott. Und es gibt keine Möglichkeit, dass wir aus unserem eigenen Antrieb, aus unserem eigenen Können, aus unseren eigenen guten Werken diese Kluft hier überwinden. Also nicht, dass du religiöse Sachen machst oder auch nicht allein das Abendmahl zu nehmen, rettet dich. Sondern der einzige Weg, diese Trennung der Sünde zu überwinden, ist durch dieses vollbrachte Werk von Jesus. Du kannst es dir vorstellen, es ist wie das Kreuz ist die Brücke. Es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt keinen anderen Weg von dieser Seite der Verlorenheit, der ewigen Trennung der Gott, der Seite der Sünde zu Gott zu kommen. Weil Gott ist sündlos. Und es gibt keine Möglichkeit für uns. Und wir können nicht nicht in seiner Gegenwart stehen, wenn wir Sünde haben in unserem Leben. Und Pastor Georg hat es erwähnt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn wir sterben in dieser Trennung von Gott, wenn wir als sündige Menschen sterben, werden wir die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Was bedeutet, dass wir in die Hölle kommen? Aber Jesus, diese großartige Liebe, die wir gerade gefeiert haben, diese großartige Liebe hat sich stellvertretend für uns am Kreuz hingegeben. Und es ist ein Geschenk Gottes, das wir annehmen dürfen, wo wir sagen, Jesus, ich nehme dieses Geschenk an, ich nehme diese Vergebung an, ich bitte dich, ja, hilf mir, über diesen Graben der Sünde zu Gott zu kommen. Und es ist eine Entscheidung, die jeder von uns einmal treffen muss in seinem Leben. Und egal, ob du jetzt am Livestream bist oder hier live, heute, jetzt ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag des Heils. Heute kannst du die Entscheidung treffen, zu sagen, ja, ich möchte diesen Machtbereich der Finsternis, den Machtbereich der Sünde, den Machtbereich der Teufels verlassen und in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe zu Gott kommen. Und es ist wirklich die Entscheidung, die du treffen kannst, wo du dein Herz aufmachen kannst und zu Jesus kommen kannst und sag, Jesus, vergib mir meine Sünden, sei der Herr meines Lebens, ich will dir ab heute nachfolgen. Und es ist auch keine Beichte, es ist eine Umkehr. Es ist eine Umkehr von den alten Wegen ohne Jesus. Es ist eine Umkehr auf deinen egoistischen Wegen zu Gott, zu dem Herrn des Lichts, ja. Und dieser Aufruf ist nicht nur für die Leute, die noch nie die Entscheidung getroffen haben für Jesus, sondern auch für die Menschen, die vielleicht schon mal Jesus in ihr Leben eingeladen haben, aber wo einfach, ja, diese dunkle Seite attraktiver war, die sich wieder in diese Sünde haben verstricken lassen der Welt, die vielleicht in sexuellen Beziehungen außerhalb der Ehe leben, die in Pornografie versteckt sind, die in Süchten versteckt sind. Und heute ruft dich Gott wieder zurück ins Licht, wo er sagt, mein Kind, komm zurück zu mir, komm in mein Herz, ich mach dich frei. In mir hast du Autorität. Du musst dich nicht in diesen Sachen binden lassen und gebunden bleiben. Oder wenn du dich, ja, sonstige Sünde in dein Leben gelassen hast, ja, die Sünde frisst dich auf, hat unser Pastor gesagt. Es zieht dich immer weiter weg von Gott. Vielleicht hattest du mal diese Liebesbeziehung mit Gott, aber heute ist der Tag der Entscheidung, wo du sagen kannst, heute hört's auf. Heute suche ich diesen Weg zurück zu Gott. Und wenn du diese Entscheidung, eine von diesen drei Entscheidungen treffen möchtest, dann ist es ein Gebet, was ich mit dir beten möchte. Und du kannst jetzt die Hand ausstrecken, wenn du sagst, ja, das betrifft mich. Ich möchte jetzt mit dir beten. Ich möchte es heute und jetzt festmachen, dass ich zurück zu Gott möchte. Ich möchte es heute festmachen, dass ich wirklich den Herrn bitten möchte, dass er meine Sünden vergibt, dass ich heute diese Gewissheit habe. Wenn ich jetzt sterbe, wenn ich heute Nacht sterbe und morgen nicht mehr aufwach, dass ich die Gewissheit habe, dass ich ewiges Leben habe bei Gott im Himmel. Und diese Entscheidung, diese Gewissheit gibt dir wirklich dieses Gebet. Und ich möchte dir wirklich die Möglichkeit geben, ja, heb deine Hand, ich möchte mit dir beten und für dich beten. Ich möchte dich für dieses Leben segnen. Ich möchte, ja, dir zeigen, wie du zu diesem Gott kommst. Ja, heb die Hand, wenn du das in deinem Herzen hast. Du musst dich nicht schämen, du musst keine Angst davor haben. Es passiert nichts Schlimmes, sondern es passiert das Beste, was du je in deinem Leben erleben kannst. Und zwar wirst du heute ein Kind Gottes. Ja, zeig mir wirklich, zeig deine Hand und ich bete mit dir und für dich. Und ja, du kannst gerne nach vorne kommen, wenn du das möchtest. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Hat nichts mit mir zu tun, nichts mit Religion, sondern es ist wirklich zwischen dir und Gott. Auch wenn du am Livestream bist, heb deine Hand. Gott sieht dich. Gott möchte dich, ja, an sein Herz ziehen. Gott möchte dich zurückholen. Halleluja. Ist hier jemand, der diese Entscheidung heute treffen will? Ja? Schön, dass du da bist. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Wir beten gleich zusammen. Ja. Ja, wir beten gleich, ja? Okay. Wunderbar. Wer ist denn noch da, der dieses Gebet mitbeten möchte? Der darf jetzt noch hervorkommen. Traut euch. Jesus wartet auf dich. Halleluja. Gut, dann dürft ihr alle gern die Augen schließen. Und genau, ihr dürft jetzt alle die Augen schließen und mit mir mitbeten und auch am Livestream. Ihr dürft sagen, Jesus, ich komme heute zu dir und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Sei der Herr meines Lebens und ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, dass ich ab heute eine persönliche Beziehung zu Gott habe und dass nichts und niemand mich jemals mehr von ihm wegbekommt. Und ich weiß, dass wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Und Heiliger Geist, bitte füll mich jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, das macht nichts. Ja, Vater, ich danke dir so sehr für meine Schwester. Danke, Herr, dass du sie gerufen hast, Herr. Danke, Herr, und ich spreche jetzt wirklich zu. Deine Sünden sind dir vergeben und nichts und niemand kann dich jemals mehr aus der liebenden Hand des Vaters reißen. Danke, Herr, für diese Gewissheit. Danke, Herr, und ich nehme jetzt alle Zweifel gebunden in Jesu Namen. Du bist ein Kind Gottes für immer. Danke, Herr, dass du mit dir weitergehst. Danke, Herr, ich setze wirklich Träumen, Visionen frei, wo sie dich sieht, Vater, wo sie diese tiefe, liebende Beziehung zu dir kommt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass jetzt wirklich ein neues Leben beginnt. In Jesu mächtigen Namen. Amen und Amen. Halleluja, Halleluja. Ganz gern mit der Evi noch sprechen. Evi möchte gern noch, wenn du möchtest, weiter mit dir beten. Halleluja. Genau, und wenn du am Livestream dieses Gebet mitgebetet hast, dann möchten wir dich total gern kennenlernen. Schreib uns eine E-Mail und wir würden uns freuen, wenn du dich meldest. Amen.